Und viele, viele Tore gleich im ersten Spiel. Hallo, hier sind wir wieder. Wir trugen alles nieder. Wir sind im Fußballfieber und werden wieder Sieger. Hallo, hier sind wir wieder. Das ist die Bundesliga. Beschwört die Fußballgeister. Beschwört die Fußballgeister, wir werden Europameister.